all got friends, but everybody got their own problems. When all I got is the clothes on my back, my sense of self and the skin I'm in. Let me in, I gotta find shelter, y'all. Please believe, I gotta find shelter, y'all. I need shelter, to breathe shelter. Anything besides police shelter, to be centered. I need to provide for me, just need help to get the opportunity to eat better. And all that hypocrisy, that we better, attitude ain't stopping me, I seen better. And can't let nobody try to box me in. I got my own ideas on how my life should be lived. And I can see that I seen better days, but the dream that I got me stays the same. Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir starten in eine neue Woche, die ja ein bisschen kürzer ist diese Woche, weil wir den 1. Mai haben. Aber schön, dass ihr da seid. Und wir starten wie immer montags mit einer offenen Runde, mit einer freien Themennacht. Also wer gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Meine erste Anruferin ist 70 Jahre alt und heißt Renate. Hallo Renate. Hallo Domian. Hallo Renate, um was geht's? Es geht darum, ich habe vor 4 Monaten an einem Sonntagabend meinen Mann verloren, von einer Minute auf die andere. Vor 4 Monaten? Ja. Von einer Minute auf die andere? Ja. Wir haben zusammen Kaffee getrunken und uns unterhalten. Wir hatten gerade Wohnung neu bezogen und haben Pläne geschmiedet fürs nächste Jahr. Hm. Und dann haben wir noch ein Fußballspiel geguckt. Dann sagt mein Mann, ich gehe ein bisschen Computer surfen. Das waren seine letzten Worte an mich. Ich bin dann in die Küche gegangen, habe das Abendessen zurecht machen wollen. Auf einmal habe ich irgendwie so einen komischen Fall gehört, so ein dumpfes Knall. Ne? Ja. Aber da habe ich dem noch keine Bedeutung beigemessen, habe noch bestimmt 5 Minuten vergehen lassen. Und bin dann aber losgegangen, weil ich eine innere Unruhe hatte. Mhm. Bin im Computerzimmer reingegangen. Mhm. Mein Mann war nicht drin. Dann anschließend ist das Badezimmer, habe ich reingeguckt, da konnte ich ihn auch nicht sehen. Dann habe ich die restlichen Räume abgesucht, auch nichts. Dann bin ich wieder zum Badezimmer zurück und habe dann hinter der Türe, habe ich ihn dann gefunden. Ne? Hinter der Tür im Badezimmer? Ja, im Badezimmer mit der Zahnbürste noch in der Hand. Ne? War zusammengebrochen, aber auch nicht mehr ansprechbar. Aber ich mache mir Vorwürfe, dass ich vielleicht was falsch gemacht habe, weil ich habe ihm noch die Brille abgenommen und habe ihn versucht, weil er mir lag mit dem Kopf so unglücklich zwischen der Heizung und der Badewanne, ihn rauszuziehen. Mhm. Und habe dann meine Tochter angerufen, die konnte ich aber nicht erreichen. Mhm. Und dann habe ich dann einen Notarzt angerufen. Ne? Aber die waren auch in ein paar Minuten da. Aber da hast du alles richtig gemacht. Ja, aber die Zeit, die vergangen war, ne? Ja, in dem Moment, als du ihn gefunden hast im Badezimmer, hast du den Eindruck, dass er da schon verstorben war? Ich hatte den Eindruck, aber dann wieder Notarzt kam, das war ein paar Minuten, weil das Krankenhaus ist hier ganz nahe bei. Mhm. Die haben dann noch über 30 Minuten reanimiert, ne? Mhm. Und ich wusste gar nicht, was los war. Ich dachte, ich war in dem Glauben, er macht jetzt hier einen Augenblick die Augen wieder los. Sie haben ihn dann in den Korridor reingeholt, ne? Ja. Da lag er dann bloß und nackt, da lag er auf dem Boden auf jeden Fall. Hat denn der Arzt irgendwas angedeutet? Nein, da waren 3 Notärzte, mich haben sie weggeführt direkt, ne? Mhm. Ich musste ins Wohnzimmer reingehen. Ich habe mich nur auf einmal gewundert, dass bei mir in einem Wohnzimmer Polizei war, Kriminalpolizei, Gerichtsmedizin. Mhm. Und dann habe ich gefragt, was los ist, ne? Mhm. Und dann hieß es dann, 20:08 wurde dann der Tod festgestellt. Was? Mein Mann wäre verstorben, ne? Was glaubt man, an was er verstorben ist? Es war unklar, er wurde in die Gerichtsmedizin überführt, das war noch das Schreckliche. Ich durfte ihn dann noch mal kurz sehen, ich sollte mich von ihm verabschieden, er lag am Boden dann, wie gesagt, meine Tochter hat ihn dann zugedeckt. Ja. Und dann bin ich dann noch mal hingegangen und dann lag er da, als wenn er schläft. Auf jeden Fall dann kurz drauf, da kamen dann 2 von der Überführung da. Ja. Mit so einem weißen Beutel. Ne, ich höre noch das Geräusch von dem Reißverschluss, da zog ja, zu. Ja. Und haben ihn in die Gerichtsmedizin gebracht. Ja. Dann, ne? Und dann konnte ich mich gar nicht richtig von ihm verabschieden, weil er wurde erst am Dienstag freigegeben. Wie viele Tage lagen dann dazwischen? Vom Sonntag. Vom Sonntag auf Dienstag. Ne? Und am Dienstag wurde der Leichnam dann erst freigegeben. Mhm. Und dann durfte ich ihn Mittwoch noch mal kurz sehen, weil dann ging es schon zum Krematorium. Ne? Hat man denn in der Gerichtsmedizin festgestellt, an was er gestorben ist? Also ich sollte der Obduktion zustimmen und das habe ich nicht gemacht. Es geht jetzt darum, entweder Herzinfarkt oder Lungenembolie. Ja. Du hast einer Obduktion nicht zugestimmt, nee, weil du das nicht möchtest, dass er aufgeschnitten wird. Nein, ich wollte das nicht. Das konnte ich nicht auch noch ertragen. Ja, weil du hast die beiden Möglichkeiten und es ist letztendlich dann für dich auch egal, ob du es nur ganz genau weißt, woran er gestorben ist. Du hast gerade gesagt, Renate, dass du dir da Vorwürfe machst. Ja. Versuchen wir mir das mal zu erklären, weil so wie du es mir geschildert hast, hast du alles richtig und zeitnah und schnell gemacht. Ja, sicher. Aber der Notarzt sagt auch, ich hätte nichts mehr tun können. Mhm. Selbst wenn sie ihn zurückgeholt hätten, ne? Mhm. Er wäre ein Pflegefall gewesen. Ne? Ja, ja. Und er war vorher kerngesund? Er hatte vor 3 Jahren hat einen Stent eingesetzt gekriegt. Ne? Das ist so eine Herzgeschichte, ne? Ja. Aber er war jetzt noch vor kurzem zu ganzen Untersuchungen, da war alles in Ordnung. Ne? Wie alt ist dein Mann geworden? Der ist gerade 70 gewesen. Gerade 70. Vor das Jahr hatten wir goldene Hochzeit hier noch gefeiert in der neuen Wohnung. Ja. Und 2 Monate drauf wurde er 70 und dann... Das stelle ich mir, wenn man ihr seid, bist du auch relativ fit noch für dein Alter? Mein Mann, der stand immer zu mir, ich habe schwere Krankheiten hinter mir, aber ich bin relativ so fit. Ja, du klingst sehr dynamisch und sehr jung und dein Mann hat dann auch im Computer sich beschäftigt. Ja, mein Mann ist sowieso ein aktiver und ein Mensch gewesen, also der ein sonniges Gemüt hatte, ne? Ja, und deshalb stelle ich mir das dann so wirklich so schockartig vor, wenn man dann von einer Sekunde den Partner verliert. Wie lange wart ihr zusammen? 53 Jahre und 51 davon verheiratet. Über 50 Jahre. Ja. Mhm. Und wir waren immer kaum getrennt, also nur durch meine Krankheit. Ich hatte eine schwere Krebserkrankung vor Jahren. Mhm. Und da waren wir mal, aber sonst waren wir immer zusammen und wir haben eine sehr gute Ehe gehabt. Das wollte ich gerade fragen. Höhen und Tiefen gibt es immer, aber eine schöne und gute Ehe hattet ihr. Also 100%. Nur sind 4 Monate vergangen. Das ist überhaupt nichts, wenn man traurig ist, wenn man trauert. Wie geht es dir denn heute? Ja, ich bin in so einer Berg- und Talfahrt. Wenn ich meine Tochter nicht hätte, muss ich ehrlich sagen, habe ich schon vor dem Punkt gestanden, nicht mehr weitermachen zu wollen. Ne? Ja. Wie alt ist deine Tochter? Meine Tochter, die wird 44. Ich habe auch noch einen Sohn, aber der hat sich seit dem Tod von meinem Mann vollkommen zurückgezogen. Er kann angeblich mit der Sache nicht umgehen. Wie? Und ihr hattet vorher ein gutes Verhältnis? Ja, aber er war... Der hatte sich mit meinem Mann ausgesöhnt. Die hatten Jahre kein Verhältnis, muss ich sagen. Ja. Aber es war noch kurz vor dem Tod von meinem Mann, da hat mein Mann ihm noch so allerhand Gutes getan. Gott sei Dank. Ja. Aber dann wundert, und hattest du früher auch kein gutes Verhältnis zu dem Sohn? Nein, das kam durch die Ehe von ihm, das war ganz in Brüche gegangen. Also ist die wichtigste Person deine Tochter im Moment? Meine Tochter, wenn ich die nicht hätte, also... Ja, gibt es Enkel auch? Ja, ich habe Urenkel auch schon 2. Ach so, dann bist du ja da schon beschäftigt. Ja, ne? Und da bin ich einigermaßen beschäftigt. Mit wem redest du außer mit deiner Tochter über... In Trauergruppe, ne, wenig. Ach so, ich bist du. In der Trauergruppe, da ist auch ein Psychologe, der mich betreut, weil... Aber dann bist du eine aktive Frau. Ja, weil das hatte meine Tochter mir vermittelt gehabt, sonst hätte ich das nicht überstanden. Erzähl doch mal den Leuten, weil ich empfehle das ja auch immer mit den Trauergruppen, weil ich da auch so viel Gutes gehört habe. Erzähl doch mal den Leuten, was man da so macht und wie das dazu geht. Ja, erstens mal kann jeder seine Seele aus seinen tränenfreien Lauf lassen und alles erzählen und dann hört man das. Jeder hat seine Trauer für sich, ne? Sein Fall ist. Wie viele Leute sind denn da drin? Wir sind mit 7 Leuten sind wir. Männer, Frauen durcheinander. Ja, ja. Und da trifft man sich wie oft in der Woche? Alle 14 Tage. Ja, und wo trifft man sich? Bitte? Wo trifft man sich dann? Das ist in der von der Kirche aus. Ach so, in Räumen einer... In Räumen einer Kirche, ja. Und wie lange sitzt man dann zusammen? 2 Stunden. Und man redet einfach dann so drauf los und weint. Ja, man kriegt dann so einen Stein gereicht und wer den Stein in der Hand hat und reden kann, der redet. Und im Anfang konnten wir nicht reden, ne? Dann hat man, sagen wir mal, von Tränen übermannt, ne? Ja. Aber jetzt ist man schon so weit, dass man doch schon... reden kann, ne? Und jeder kennt ja dann auch schon die Geschichte des anderen, von dem anderen, ne? Kann man denn auch mal den einen oder anderen auch mal anrufen? Oder? Wir haben Anrufe, also die Telefonnummern tauschen wir aus und wir gehen auch zusammen, gehen wir schon mal Kaffee trinken und Ach so, ne? Das auch. Es gibt darüber hinaus dann auch schon Verbindungen und klingt ja eigentlich ganz gut. Ja, das ist eine sehr gute Sache, ist das also. Ist dir das da leicht gefallen, zum ersten Mal zu weinen vor den anderen Leuten? Ja, eigentlich nicht. Ich war froh, dass ich das konnte, ne? Ja. Weil ich hatte so eine Blockade gehabt, dass ich erste Zeit gar nicht, weil für mich war das schlimm, weil das ja hier in der Wohnung passiert ist, ne? Ja, natürlich, das hat man ja immer vor Augen. Ja. Wenn du in dein Badezimmer gehst, hast du ja immer das Bild vor Augen. Ich hatte 14 Tage lang, habe ich immer einen großen Schritt gemacht über die Bis wo mein Mann da gelegen hat. Verstehe. Ich konnte da nicht drauftreten. Ja, ne? Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, er lag ja dann, sagtest du, im Flur, als sie ihn wiederbelebt haben, dass man auch im Flur dann immer die ganzen Erinnerungen hat an ihn. Ja. Es werden sich bestimmt auch noch viele Zuschauer jetzt fragen, wie kommt man an und in so eine Trauergruppe? Wie hast du das gemacht? Ja, meine Tochter hatte sich kundig gemacht. Da, die haben dann irgendwie annonciert gehabt in der Zeitung, dass sie eine Trauergruppe zusammenstellen. Und dann war das frisch gewesen und da hatten sie mich noch nicht aufgenommen. Da sagten so, kurz hinterher wollen sie das noch nicht. Und dann, wie ein bisschen Zeit vergangen war. Ach so, und dann ging das dann. Ja, und ich mache jetzt noch eine Gruppe, also ich habe jetzt meine bald beendet, ne? Und dann tue ich noch eine dranhängen. Weil ich bin noch nicht so weit, sagt er, dass ich... Ja, klar. Aber ich, also Hut ab, finde ich sensationell, dass du dich da so einbringst und so vital bist. Ich glaube, das würdest du wahrscheinlich auch im Sinne deines Mannes tun, ja, oder? Eben, gerade weil mein Mann das nicht gewollt hätte, dass ich so... traurig bist und dich ganz zurückziehst und so. Ja, ganz genau. Hätte er gesagt. Also es ist manchmal schwer... ich sag, man begreift das nicht. Bei mir ist das schlimm, ich stehe jeden Mittag um 1 Uhr am Fenster, da kann mein Mann immer von der Arbeit, ne? Und warte jetzt auf das Auto, dass es um die Ecke kommt. Ich weiß genau, es kann ja nicht mehr kommen, ne? Aber das ist noch in mir drin, also wenn das mal ein bisschen weggeht, dann... Hat er denn bis zum Schluss noch gearbeitet? Ja, er hat privat noch gearbeitet. Ach so. Und das war so das Ritual, um 1 Uhr kommt da... Ja, da kam er und da stehe ich dann am Fenster und warte, ne? Gehst du denn oft zum Friedhof? Ja, ich gehe fast jeden Tag. Ja, das ist auch gut. Und das ist noch auch so eine Ding, da haben sie mir jetzt die ganzen Blumen dauernd abgeräumt und da habe ich so einen Gedenkstein, so einen kleinen dran gemacht mit einem persönlichen Spruch, der ist auch weg gewesen und das kommt noch hinzu, alles, ne? Also das ist schon schlimm, also wenn man nach so vielen Jahren so... Ja, natürlich. Das ist unermesslich eigentlich. Ja. Unermesslich. Ja. Renate, das tut mir so leid für euch. Ihr hättet sicher noch viele schöne Sachen euch vorgenommen. Gerade weil wir die Traumwohnung gefunden hatten. Genau, du hast gerade gesagt, ihr seid sogar umgezogen und richtig tolle, schöne Schön Wohnung. Am Waldrand eine Wohnung. Das war immer unser Traum und das haben wir erreicht gehabt. Jetzt musst du das für zwei genießen. Ja. Ne? Jetzt musst du es doppelt genießen für deinen Mann mit. Ja, mache ich. Also, es tut mir wirklich sehr leid, aber ich finde toll, was du machst. Aber es ist schön, dass ich mal mit dir sprechen konnte. Ich finde, weißt du, dass das ganz toll war, dass du das hier erzählt hast? Weil ich schwöre, ich weiß es, dass du ganz vielen anderen Menschen damit Mut gemacht hast. Ich weiß es, dass wir viele Menschen jetzt im Zuschauerkreis haben, die auch einen Trauerfall haben. Ja. Und wie du das gerade geschildert hast, glaube ich, war das ein gutes Beispiel dafür, wie man, wie man ein bisschen Mut und Trost spenden kann. Ja. Es geht manchmal 5 Schritte vor und dann wieder 3 zurück. Klar, ne? Das wird auch noch so bleiben erstmal, ne? Oder man geht auch manchmal 5 vor und 6 zurück, ne? Ja, so auch. Und da muss man nochmal wieder anfangen, ne? Bei mir ist der Rhythmus ganz durcheinander. Ich kann nachts nicht schlafen und bin dann am Tag, ne? Ja, klar. Liebe Renate, es hat mich sehr gefreut, dass wir beide uns kennengelernt haben. Ja, ich danke dir, ne? Möchtest du vielleicht mit meiner Psychologin, mit der Simone, noch ein paar Worte sprechen? Ja, wenn das möglich ist. Das ist natürlich. Die Simone hat das Gespräch mitgehört und wir rufen dich gleich zurück, du musst auflegen. Ja, gut. Und schönen Dank auch an die anderen im Hintergrund, die waren alle so nett. Sehr gerne, ich richte es aus. Alles Liebe und alles Gute, Renate. Ja, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, das ist unsere Nummer hier. Und wenn ihr uns auch gerne erreichen wollt, egal zu welchem Thema, dann meldet euch oder mailt uns domian@wdr.de. An dieser Stelle schon mal ein Hinweis auf unsere Sendung am Mittwoch. Mittwoch ist Themennacht und diese Woche heißt unser Thema Ich lebe im Luxus. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die wirklich viel Kohle haben und Luxus lieben, die auf Marken, Klamotten stehen, auf teure Autos, Statussymbole, die vielleicht auch unverhofft zum Luxus gekommen sind, unverhofft zum Reichtum durch einen Gewinn, durch eine Erbschaft oder durch eine Schenkung und auch gerne mit Leuten, die eigentlich gar nicht so reich sind, aber so schmarotzen und sich so durchschlagen und insofern ja auch luxuriös leben. Vielleicht von der Mama, von Papa ausgehalten werden oder weiß ich von wem. Ich lebe im Luxus, unser Thema Mittwoch. Wer gerne mitmachen möchte dazu, schon mal anmelden, domian@wdr.de. Hier ist Conny. Conny ist 65. Hallo Conny. Hallo Domian. Hallo Conny. Ein Problem. Ja? Ich habe am Donnerstag im Krankenhaus gefahren, dass ich aufgrund meiner nicht heilbaren Krebserkrankung nicht mehr lange leben werde. Ich habe seit 2001 Brustkrebs und bin dann... 2005 immer wieder operiert worden, 6-mal, hatte Lungenmetastasen, habe Knochenmetastasen seit letztem Jahr im Juli, die Lebermetastase und die Leber, die ist dermaßen stark angegriffen, dass da so gut wie keine Rettung mehr besteht. Man kann nichts mehr machen. Also eine Chemo will man nochmal versuchen, aber es ist ganz in Frage gestellt, ob sie greift, weil die auch das Herz stark angreift. Ja, und dann hat man mir halt geraten, eben noch schöne Dinge zu tun, die ich gerne tun wollte. Ja. Aber ich bin so schwach, dass ich das alles gar nicht kann. Ja. Ich kann ja mich kaum auf den Beinen halten. Liegst du viel am Tag im Bett? Ja, ich lag über Ostern im Krankenhaus als Notfall. Da hat man mir 1,4 Liter Wasser aus der Lunge abgezogen. Und dann bin ich am Montag nach Ostern, bin ich dann wieder ins Krankenhaus bis am Freitag. Und am Donnerstag haben sie dann eben gesagt, dass das die Leber, also dass das sich unheimlich stark verschlechtert hat. Und dass eben, wie gesagt, da keine Hoffnung besteht. Und dann bin ich nach dem Entlassungstag sofort zu meinem Onkologen und habe gesagt, irgendwas muss ja noch machbar sein. Und jetzt will er das wohl ausprobieren. Aber wie gesagt, die Chancen darauf sind eben sehr, sehr gering. Weil eben auch die Leber, die arbeitet ja nicht mehr richtig. Ich habe einen ganz dicken, aufgeblähten Leib. Ich kann kaum was anziehen, denn die Schwäche in den Beinen. Also was man noch machen könnte, wäre nicht verbunden mit der Chance einer Heilung, sondern einer Lebensverlängerung dann. Ja, Lebensverlängerung, wenn es halt erträglich ist. Ne? Als man dir das am Donnerstag gesagt hat, das ist dann ja schon das Härteste, was man einem Menschen sagen kann. Ja. Obwohl du wahrscheinlich schon immer wieder damit auch in Gedanken gespielt hast, mit dieser Möglichkeit. Aber dennoch, wenn man das dann so gesagt bekommt, wie hast du das aufgenommen? Ja, ich habe die Ärztin, guckte mich sehr ernst an und ich habe sie dann gefragt, weil man sieht das in den Augen. Die Ärzte belügen einen heute ja nicht mehr, das ist gut so. Ja, das ist gut. Und dass ich nicht heilbar bin, wusste ich schon, aber man kann ja auch mit dieser Krankheit, wenn sie nicht heilbar ist, noch ein paar Jahre leben und gut leben. Und ich habe dann geweint. Als sie es ausgesprochen hatte. Ja, als sie weg war, habe ich geweint. Ach so, als sie weg war. Ja, ich war so unheimlich traurig. Also ich wollte mal so sagen, ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich habe Angst, wie man stirbt. Ja. Weil das ein ganz elendes Sterben sein wird. Ich werde wahrscheinlich ins Hospiz gehen müssen, weil ich alleine bin. Ja, du hast keine Verwandten, keine Kinder? Doch, Kinder schon, aber die sind beruflich natürlich nicht hier. Die sind ja ein paar hundert Kilometer entfernt. Ja. Und die Kinder muss man ja dann auch gehen lassen. Die müssen ihre Berufe ausüben. Man kann ja nicht sagen, du müsstest zur Mutter ans Bett kommen. Das geht ja nicht. Du hast keinen Partner? Nein. Nein, ich hatte nach der Scheidung zwar nochmal, ich bin 1990 geschieden, also vom Vater der Söhne, habe dann aber nochmal geheiratet, mein Mann ist aber auch schon seit 15 Jahren tot und bin dadurch verwitwet, habe mich mit meinem geschiedenen Mann natürlich sehr viel gestritten, er hat mir sehr viel seelischen und finanziellen Schaden zugefügt, aber wir streiten heute nicht mehr, er kommt so einmal die Woche rüber, heute war er zum Beispiel auch hier, macht dann so ein bisschen was an Haus und Garten und hat mir dann so ein bisschen Handreichungen gemacht. Weiß er um den Ernst der Lage? Er weiß das von Anfang an, Hast du es deinen Kindern auch erzählt? Meine Kinder wissen es auch. Ja. Die werden mich wohl auch in 14 Tagen besuchen, schätze ich mal. Wie viele Kilometer wohnen die entfernt? Der große 200 und der kleine ungefähr 130. Das ist ja, wie gesagt, auch dann trotzdem, sie werden mal am Wochenende kommen. Ne? Das habe ich auch gesagt, nicht nur einmal, sei es, solange es irgendwie geht, dass sie öfter mal am Wochenende kommen, dass man die Zeit noch nutzen kann. Und diese Ärztin hat zu dir gesagt, dass du das Schöne noch machen sollst, was du gerne machen möchtest. Ja, aber wie gesagt, ich bin nicht so schwach. Du kannst es gar nicht. Ich kann es nicht, nein. Was wäre das denn gewesen, wenn du nicht so schwach wärst? Ja, wenn ich also nicht ganz so schwach wäre, vielleicht wäre ich noch mal irgendwo hingefahren, was ich ja im Leben nie gemacht habe, weil ich habe immer viel gearbeitet, die Kinder alleine großgezogen. Da hatte man ja auch die finanziellen Möglichkeiten nicht. Du bist nie in deinem Leben irgendwo hingefahren, oder? Ich alleine so eigentlich nie. Ja. Ich hatte zwar dann noch mal eine Beziehung, nachdem ich dann Witwe war, ein paar Jahre, da sind wir dann mal so gefahren, weil er war so reisefreudig, aber das ist zerbrochen, der Mann, der hat mich betrogen und dann, das habe ich dann so ich habe es geahnt und habe das rausgekriegt und dann, seitdem bin ich also ganz alleine, ne? Seit 2004. Ich höre, dass das ein sehr, sehr anstrengendes und arbeitsreiches Leben war, was du geführt hast. Ja, das habe ich gemacht. Ich habe hart gearbeitet. Ja. Viel gebaut, umgebaut, neu gebaut und das Handwerkliche, das lag mir immer. Es hat mir auch Spaß gemacht, weil ich sehr viel Handwerkliches machen kann. Ja. Aber hat denn die Ärztin oder Ich meine, man ist dann ja wahrscheinlich immer interessiert, eine Zahl zu hören, eine Jahres-, wie für Monate oder wie ein Jahr. Das konnte sie mir so nicht direkt sagen. Vielleicht wollte sie das auch nur nicht direkt sagen. Aber wenn ich jetzt noch meinen jetzigen körperlichen Zustand, so wie es mir geht, und denn wie gesagt, dieses Aufgeblähte, ich kann ja schlecht essen, dann klappt das ja mit der Verdauung auch alles nicht. Und denn dieser furchtbar dicke Leib, der mir die Luft wegschnürt, und denn diese Schwäche in diesen Beinen. Ja. Und ich habe Schmerzen auch im Moment? Im Herz nicht, nein. Nein, Schmerzen. Nein, ich habe Tropfen. Also Schmerzmittel. Ich nehme also morgens und abends soll ich 20 Tropfen nehmen, weil die Leber ja schmerzt dadurch. Also die Leber selber, die kann nicht wehtun, die hat keine Nerven. Ja. Aber durch diese Dehnung, die Kapsel, da habe ich also schon höllische Schmerzen gehabt, dass ich an die Infusion musste. Ja, ne? Ja. Also das hat man schon gemacht. Aber wenn ich so jetzt, wenn ich mich so angucke und ich weiß nicht, was eine Leber aushält. Keine Angst vor dem Tod, aber Angst vor dem Sterben. Angst vor dem Sterben als solches, ja. Und unendlich traurig. Weil ich ja jetzt, wie gesagt, jetzt kriege ich meine eigene Rente zur Witwenrente dazu. Jetzt hätte ich aufatmen können. Ja, und jetzt ist es vorbei. Ich sollte nochmal im Frühjahr zu einer Reha-Maßnahme nach Sylt. Das war genehmigt. Dies konnte ich leider nicht antreten. Das heißt, das wäre zum ersten Mal eine schöne Reise gewesen? Das wäre das vierte Mal gewesen nach Westerland, dass ich dann eine Reha hätte machen können. Und wie gesagt, durch die Chemos, die ich jetzt bekommen hatte, war das eben halt nicht. Ich habe ja schon eine gekriegt in Tablettenform seit August letzten Jahr. Die hat nicht angeschlagen. Dann habe ich eine bekommen als Infusion. Und das waren jetzt drei so Serien. Die haben ja, wie gesagt, auch nicht angeschlagen. Und jetzt ist eben die letzte, die aber eben auch das Herz wohl angreifen wird. Ja. Ja, und das wäre mein Wunsch vielleicht noch gewesen, dass ich nochmal nach Sylt kann. Und dazu bin ich zu schwach. Ja. Diese Angst, von der du gerade gesprochen hast, die jeder von uns ja nachvollziehen kann, weil da hat jeder Mensch Angst vor. Wie gehst du jetzt mit dieser Angst um? Ja, ich versuche möglichst nicht zu weinen und versuche das zu verdrängen. Aber die Traurigkeit ist so, dass ich sage zum Beispiel, ich habe ja so Kopfhörer am Bett und höre ja auch Musik, dass ich einschlafen kann, habe ich dann heute Nacht, habe ich ein wunderschönes Konzert von Beethoven gehört, eine historische Aufnahme von der Ellie Nye. Und da habe ich dann auch, dann kamen mir die Tränen, weil ich sage, ja, du kannst das jetzt nochmal hören, aber wie lange? Wie lange kannst du noch Musik hören? Wie lange kannst du das noch machen? Und so, und ich hatte trotzdem viele Pläne. Ich wollte ein Buch schreiben. Ich hatte hier noch was, so wie das eben so ist. Man plant ja auch, wenn man dann so alleine ist. Ich kann mich sehr gut alleine beschäftigen, also mir wird es nie langweilig, Und jetzt ist das so vorbei, ne? Das hast du gerade gesagt, dass du planst, in ein Hospiz zu gehen. Das muss ich wahrscheinlich, weil ich habe ja niemanden, der mich dann hier pflegen kann. Ich muss aus dem Haus raus. Das hat mir auch die Oberärztin gesagt, knallhart schon an Ostern, hat sie zu mir gesagt, sie müssen dafür sorgen, dass sie versorgt werden, denn so geht es nicht. Und das merke ich ja selber, dass ich ja nicht in der Lage bin, mir ein Essen zu kochen, dass ich mir nur einfach so Fertiggerichte jetzt geholt habe, dass ich überhaupt was essen kann, weil ich ja nicht lange am Herd stehen kann. Wann ist der Zeitpunkt, wann man dann ins Hospiz geht? Ja, ich denke mal, wenn ich dann wirklich so schwach bin, dass ich wirklich gar nicht mehr aufstehen kann, nicht mehr die Treppe runtergehen kann in die Küche oder nicht mehr zur Toilette, dass dann diese totale Schwäche ist, dann muss ich ja versorgt werden. Hast du denn, bist du ärztlich so gut eingebunden, dass du davon ausgehen kannst, dass du zumindest optimal schmerzmittelmäßig versorgt wirst? Ja, das werde ich. Also ich brauche ja noch kein Morphium, so schlimm ist es nicht. Ja. Ich habe also erstmal auch für den Magen, damit ich keine Magengeschwüre bekomme, dann wie gesagt eben die Schmerztropfen. Ja, und dann eben, wie gesagt, man versucht hat auch gegen diesen aufgeblähten Leib vorzugehen. Aber das bringt nichts, das liegt an der Leber. Ja. Ich fand das gerade sehr rührend, was du erzählt hast mit dem Hören des Beethoven-Stückes. Ja. Gibt es Menschen, mit denen du auch über diese Angst und jetzt diese sehr ernste Zeit sehr, sehr intensiv sprechen kannst? Naja, ich habe so ganz nette, liebe Leute, mit denen ich auch mal so telefoniere. Ich lebe sehr zurückgezogen, muss ich sagen. Ich habe zwei ganz nette Damen kennengelernt in der Reha, in der Zeit, in der ich da oben war. Die eine, die ruft mich auch eigentlich fast jeden Tag an und fragt, Conny, ich will noch mal hören, wie es dir geht. Dann habe ich eine ganz liebe Bekannte, die auch mein Haus hütet, wenn ich dann mal nicht da war. Die ruft auch an. Und dann habe ich noch eine nette, die wohnt aber außerhalb, auch eine ältere Dame, die ist aber über 70 schon, die wird jetzt 78. Wir telefonieren eigentlich, ich rufe sie fast jeden Tag. Ja. Weil ich eine Flatrate habe. Und wir erzählen, wir plaudern, aber wir plaudern nicht so viel über die Krankheit, weil ja, ich möchte auch ein bisschen abgelenkt werden. Und wir unterhalten uns über nette Dinge so. Rufen denn die Kinder nicht jeden Tag an? Nein, das machen die Kinder nicht. Meine Kinder sind da ein bisschen sparsam. Bist du da traurig drüber? Manchmal schon, aber ich sehe das anders. Die müssen nicht jeden Tag anrufen. Ich sehe das ein bisschen locker, weil ich stehe auch so zu den Kindern und sage, also ich erwarte von meinen Kindern keine Dankbarkeit und keinen Respekt, sondern ich erwarte nur die Achtung von mir als Mensch. Ja, ja. Und warum sollen Kinder dankbar sein? Ich sage immer so, man weiß ja gar nicht, ob sie auf der Welt sein wollten. Man bekommt die Kinder, dann sind sie da und müssen das Leben bewältigen. Und wollten sie das eigentlich? Das weiß man doch gar nicht. Ja, so war weißt auch mein Gedanke immer so, dass ich immer dachte, ja, warum bist du auf der Welt? Wenn du hättest wählen können, wärst du gar nicht da, weil ich viel Schweres erlebt habe. Und so denke ich auch über meine Kinder. Und ich lasse sie. Ich rufe dann schon mal eher mal an oder frage mal, na, was macht er denn so? Und ne, jetzt auch, dass ich dachte, dass sie doch dann mal halt kommen sollen. Und das machen sie auch. Ne? Gehen deine Gedanken jetzt über die Endphase deines Lebens so weit, dass du dir auch Vorstellungen machst, wie du beigesetzt werden möchtest, wie das alles ablaufen soll? Ganz einfach. Ich bin kein gläubiger Christ und einfach und preiswert. Einfach und preiswert. Ja. Es gibt ja nichts mehr. Es gibt ja von der Kasse nichts mehr. Eine Sterbeversicherung habe ich nicht. Die musste ich damals auflösen, um meine Kinder ernähren zu können, weil der Vater keinen Unterhalt bezahlt hat. Und das wissen meine Kinder auch. Die haben auch gefragt. Also es kommt auch nichts in die Zeitung. Weg ist weg und Schluss aus. Also da bin ich überhaupt gar nicht sentimental, weil ja auch niemand ist, der sich um mein Grab kümmern könnte. Ich könnte mich ja zu meinem Mann bestatten lassen, aber da er auch schon verwitwet war und wir dann halt geheiratet haben, ist das eine sehr große Grabstelle. Ja. Und da will ich auch gar nicht rein. Das ist gar nicht erforderlich. Weißt du, was mich sehr beeindruckt? Ja. Wie tapfer und klar du bist. Ja, ich bin doch in diesen Dingen mitunter auch Realist. Ja, also ich meine, das ist ein sehr ernstes Schicksal, was du jetzt hast. Und da so, ich muss diese beiden Worte gebrauchen, weil die für mich die besten sind, so tapfer und klar damit umzugehen. Davor habe ich sehr hohen Respekt. Danke. Da habe ich sehr hohen Respekt vor. Danke. Ich überlege, was ich dir wünsche, Conny. Tja, was kann man einem Menschen wie mir wünschen? Ja, ich wünsche dir, dass du noch eine sehr gute Zeit ohne Schmerzen sein wirst. Danke. Und dass du zu Hause sein kannst. Danke. Und dass du noch Spaß daran hast, ein Musikstück zu hören, dass du mit deinen Freundinnen telefonieren kannst, dass du vielleicht ein wenig am Fenster sitzen kannst und ein bisschen auf dem Garten oder auf dem Baum, ich weiß nicht, wie du wohnst. Im Garten. Ich habe einen großen Garten. Ja, das ist doch schön jetzt im Frühling, dass man da noch ein bisschen Blüten, Duft. Ja, meine Blumen blühen, auch die Tulpen blühen so schön. Genau, das ist doch. Die Narzissen sind alle verblüht, als ich im Krankenhaus war zu Ostern. Ich glaube, wenn man so ernst getroffen ist, dass man eine große Freude schon alleine an einer blühenden Blume hat. Ja, mein Garten war meine große Liebe. Ja, das glaube ich. Den habe ich so schön bepflanzt. Was man früher so ganz normal hinnimmt vielleicht, wenn man gesund ist und so, aber dann hat das schon alles einen Wert und etwas Besonderes. Da habe ich trotz meiner Krankheit und trotz meiner vielen Operationen stundenlang zu verbracht, alles die Erde schön zu lockern und meine Blümchen dann wieder beschneiden und meine Pflanzen streicheln und wieder ein bisschen in der Erde buddeln. Letztes Jahr brauchte ich 3 Tage, ehe ich fertig war. Dieses Jahr liegt noch zum Teil der Winterdreck drauf. Ja. Also mein geschiedener Mann, der hat schon ein bisschen da sauber gemacht und der wird das auch noch machen. Die Leute denken bestimmt, ich bin ein Ferkel. Nein, das glaube ich nicht. Die werden ja auch wissen, dass du krank bist. Und ja, ich glaube, sie sehen das, weil sie sehen mich ja fast kaum noch und wenn, sehen sie mich ja nur noch schleichen. Conny, mit dem Basecap auf dem Kopf. Du bist eine tolle Frau. Danke. Bist du wirklich eine tolle Frau. Das sage ich dir aus tiefer Überzeugung. Du bist auch ein ganz toller Mann. Ich höre dich ja also schon so lange, wie es die Sendung gibt, verfolge ich dich. Aber schon. Das... Mich fragen oft die Leute, wie das für mich so ist, wenn ich doch mit vielen Menschen spreche, die ein trauriges Schicksal haben, wie ich das so schaffe. Ja. Ich schaffe das auch dadurch, dass ich solche Gespräche führen darf, wie mit Menschen, wie du ein Mensch bist. Ja. Weil ich glaube, dass man sehr, sehr viel zurückkriegt von Menschen, die so eine Einstellung haben wie du und da sehr viel Kraft zurückkommt. Ja, also die paar Menschen, die um mich sind, das sind wirklich Menschen, die ich auch sehr achte. Und alle anderen, die im Laufe der Jahre weggeblieben sind, das waren dann keine echten Freunde. Die waren da, als es das mir gut ging. Ja. Und dann blieben sie weg. Aber als die Ärztin mir das gesagt hatte und ich dann erstmal geweint habe, ich weiß nicht, was auf einmal in mir los war, das war so eine halbe, dreiviertel Stunde später, ich kriegte auf einmal so eine wahnsinnige Kraft in meinen Körper. Mhm. Und so als ich hätte, ich weiß nicht, als wenn ich sage, du musst das, du kannst jetzt das kann. Und auf einmal konnte ich laufen. Mhm. Ich konnte laufen. Verrückt. Ich bin ganz weit mit der Ärztin, musste ich laufen zum Ultraschall. Mhm. Und bin dann noch in der Nacht auf eine andere Station gegangen, weil da eine Nachtschwester ist, mit der ich mich im Laufe dieser vielen Operationen mal so angefreundet habe. Und die hatte gerade Dienst. Da bin ich durchs halbe Krankenhaus gelaufen wie ein junger Gott. Und ich weiß nicht, wo ich auf einmal diese Kraft her hatte. Liebe Conny, ich wünsche dir von ganzem Herzen das, was ich gerade gesagt habe. Danke. Und biete dir sehr gerne jetzt nochmal an, dass die Simone dich nochmal zurückruft, meine Psychologin. Gerne. Ja, das machen wir so. Die meldet sich gleich bei dir. Das ist lieb. Dann legst du auf und wartest auf den Rückruf. Dankeschön, Domian. Von Herzen alles, alles Gute. Danke und dir noch viel Erfolg mit deiner Sendung. Mach weiter. Vielen Dank, auf Wiederhören. Du bist okay. Wiederhören. Tschüss, Dankeschön. Hier geht's weiter mit Bettina. Und Bettina ist 28. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Bettina. Bettina, ja. Um was geht's denn? Also wir haben schon mal zusammen telefoniert, ich glaube, das war so vor 12 Jahren. Das ist aber lange her, vor 12 Jahren? Ja, da war ich 16 Jahre alt und ich war sehr verliebt und wir haben vorgehabt, durchzubrennen nach San Sebastian. Und ich hatte ziemlich viel Angst und habe dich deswegen um Rat gefragt, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Mhm. Und letztendlich bin ich jetzt doch in Deutschland geblieben. Das ist ja verrückt. Vor 12 Jahren haben wir miteinander gesprochen, weil du wolltest durchbrennen mit deinem Freund damals. Ja, genau. Du warst 16, wie alt war er? Er war auch 16. Achso, ihr wolltet nach San Sebastian. Du siehst es mir nach, dass ich mich nicht mehr erinnern kann an das Gespräch. Das ist so lange her. Ja. Ich habe so viele tausende Gespräche geführt seitdem. Obwohl irgendwo so ganz in der Ferne klingelt was in mir, San Sebastian. Aber ich kann es nicht weiter rekonstruieren. Ihr wolltet einfach, weil ihr so verliebt wart und keinen Bock mehr hattet hier auf das Leben hier. Ja, genau, auf das Leben. Und wir hatten keine Lust mehr auf die Schule und nicht mehr auf unsere Eltern. Deswegen. San Sebastian liegt in Spanien. Ja, genau. In Spanien, ja. Genau, und am Strand wollten wir dann wohnen, aber das haben wir alles nicht gemacht. War ja auch ein guter Plan, ne? Sonne, ja. Strandleben, keine Schule, keine Eltern, Liebe und mehr. Was will man mehr? Ich bin dann doch die geregelten Bahnen gegangen. Und ich habe dir ins Gewissen geredet, mach's bitte nicht, das bringt nichts. Das bringt nur Komplikationen wahrscheinlich. Ja, so ungefähr. Aber ja, naja, also ich bin aber trotzdem romantisch geblieben. Ich habe auch in der Zeit ziemlich viel erlebt. Ja. Und habe mich auch schon oft verliebt. Und wie lange bist du denn mit dem Knaben damals dann auch zusammengeblieben? Ich bin auch mit ihm eine Zeit lang zusammengeblieben, aber am Ende war mir das doch irgendwie zu wild, zu rebellisch. Und ach so. Das hat mir eigentlich auch nicht gut getan. Ich wusste, dass ich mich doch irgendwie mehr der Gesellschaft anpassen muss. Ach so, war er so der Treiber in Sachen Ausbrechen? Absolut. Und ach so. Ja. Er war so der Jim Morrison. Mensch, 12 Jahre, das ist ja so eine irre lange Zeit. Ja. Ich finde das so schön, dass ihr uns in dieser Sendung so treu bleibt. Das ist ja wirklich spektakulär. Wirklich völlig verrückt. Was ist denn so, sag mal, so grob passiert in diesen 12 Jahren, wo wir uns nicht gehört haben? Also wie gesagt, ich habe dann diverse andere Beziehungen durchlebt und habe halt immer auf mein Herz gehört und bin immer damit gut gefahren. Und jetzt vor kurzem ist halt eine ziemlich lange Beziehung von mir zu Ende gegangen. Mhm. 5 Jahre waren wir insgesamt zusammen. Mhm. Und jetzt habe ich festgestellt, ich bin 28 Jahre alt und Single und ich möchte es jetzt doch nochmal krachen lassen. Du willst es jetzt nochmal krachen lassen? Das heißt, du willst jetzt auswandern oder was? Nein. Ich habe eine Affäre, eine Romanze begonnen. Guck an, ist doch schön. Mit einem Mann. Ja, mit einem Mann. Und es hat sich halt deswegen alles so gut entwickelt, weil ich wusste, dass das zeitlich begrenzt ist. Er zieht jetzt demnächst aus meiner Stadt raus. Ja. Und wie lange geht die Romanze jetzt schon? Jetzt fast 2 Monate. Was ist so wild an der Romanze? Weil jedes Mal, wenn ich ihn sehe, habe ich das Gefühl, dass es das letzte Mal ist. Und das ist so ein bittersüßes Gefühl und diese Dramatik an dieser ganzen Geschichte. Was macht man mit jemandem, wenn man das Gefühl hat, ich sehe den vielleicht jetzt das letzte Mal? Was macht man? Man hält die Luft an. Man zieht sich das Gefühl rein, weil es unheimlich schön ist. Aber man muss da auch was tun. Man kann nicht nur die Luft anhalten. Man muss da auch was tun. Gibt es dann immer... Man tastet sich heran, man passt Anrufe ab und ich habe mir jetzt so ein Magic 8-Ball geholt. Kennst du das? Nee. Das ist so eine schwarze Kugel, die sieht aus wie die schwarze Billardkugel, die 8. Und wenn man die halt schüttelt, dann kommt da eine Antwort. Ach. Und halt irgendwie, es sieht gut aus oder mach das nicht oder warte ab. Und dann manchmal sitze ich halt abends mit dieser Kugel und frag sie, Kugel, sag mir jetzt, soll ich ihn jetzt anrufen? Also ich gehe halt ab wie ein Teenie. Das ist ja lustig. Hast du die Kugel gerade zur Hand? Ja, habe ich. Und da kann man schütteln und dann sagt die Kugel was. Ja, das sagt sie. Pass auf, wenn man spielt, frag die Kugel doch mal, ob es gut war und ist, für dich hier jetzt heute Abend bei mir anzurufen. Oh Mensch, das ist eine gute Frage. Man schüttelt ja die Kugel. Ja, ich habe die geschüttelt. Und was sagt die jetzt? Und die Kugel spricht Englisch. Ja, übersetzt es gleich mal, dann geht's schneller. Ja. Ja, ich kann darauf zählen. Du kannst darauf zählen? Ja. Das ist eine tolle Kugel. Das ist eine super Kugel. Ja. Was können wir an die Kugel noch fragen? Nee, dann wird süchtig danach. Ich kann, das nicht. Kann die nur Ja und Nein sagen oder sagt die auch Antworten? Ja, also halt, es sieht gut aus oder auf jeden Fall ja oder tu es nicht. Und das ist schon, ich glaube, die hat irgendwie 6 bis 8 Antworten. Ach so. So, und diese leidenschaftliche Affäre, ist es auch leidenschaftlich so im erotischen Sinne mit dem Typ? Ja, absolut. Ja. Ich meine, natürlich, wenn man dann denkt, ich sehe den das letzte Mal, dann krachen natürlich die Balken wahrscheinlich, ne? Oder? Ja, das Problem liegt einfach daran, dass ich jetzt mich emotional davon distanzieren muss, um irgendwie noch mein Gesicht zu bewahren, um mit Haltung aus dieser ganzen Geschichte auszugehen, um wenn es wirklich den letzten Abschied gibt. Aber das ist so mysteriös. Erstmal, wie alt ist er? Er ist ein Jahr älter. Ein Jahr älter. Und warum geht er jetzt definitiv weg aus deiner Stadt? Das müsste ich jetzt nicht sagen. Nein, okay, dann ist es erkennbar irgendwie, ne? Ja, okay. Fall. Und das heißt dann wirklich, wenn er weggeht, dass ihr dann keinen Kontakt mehr werdet haben? Ja, man könnte das noch irgendwie forcieren, aber ich glaube, dann würde das alles irgendwie entzaubert werden, ne? Und dann wird, wann ist das jetzt so, dass er geht? Ende Mai. Oh, weia. Also eigentlich wollte er schon diese Woche gehen, aber es hat sich alles verschoben. Und dann ist wirklich Schluss. Dann ist Schluss. Dann gibt es keine E-Mails mehr, keine SMS, keine Briefe, gar nichts. Nee, ich denke nicht. Dann gibt es nur noch die Magic Kugel. Oder wie das Ding heißt. Ja, vielleicht sieht man sich dann, also ich denke, ich habe ja auch noch diese romantische Vorstellung, dass man vielleicht so in, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren sich mit graumelierten Haar irgendwie nochmal über den Weg läuft. Ja, pass auf, komm, werden wir gleich rauskriegen. Wir fragen die Magic Kugel. Ja. Wirst du, also Bettina, diesen... Ich habe das schon gemacht, ne? Aber egal. Okay, machen wir es nochmal. Mal sehen, ob die Kugel, da müsste sie ja jetzt die gleiche Antwort wiedergeben. Wird Bettina diesen tollen Typ... in, sagen wir mal, sie ist jetzt 28, in 30 Jahren so ungefähr nochmal wieder treffen. Oder wenn sie alt ist, ihn nochmal wieder treffen. Liebe Magic Kugel, sag. Sag. Moment. Wie macht man das? Schüttelt man die? Du musst warten, sagt sie. Oh, du musst warten. Wow, das ist aber eine harte Kugel. Ja, das stimmt ja auch. Ne? Komm, wir machen noch weiter. Die Kugel soll uns sagen, gibt es einen richtig tollen Sommer dieses Jahr? Okay. Absolutely. Mann! Das ist ja sensationell. Noch weiter. Sehe ich mit 58 noch gut aus? Warte. Ja, genau. Siehst du mit 58 noch gut aus? Absolutely not. Also, okay, das reicht jetzt auch. Nein, eine Frage bitte noch, eine persönliche Frage. Frag die Kugel, ob ich dieses Jahr im Lotto gewinnen werde. Das macht süchtig, ne? Du musst ja auch etwas besorgen. Auch auf keinen Fall. Auf keinen Fall? Nein. Ah, jetzt hatte ich mich schon gefreut und jetzt sagt die Kugel nein. Aber die Kugel ist streng, ne? Ist klar und streng. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir damit schon ganze Abende versaut. Ich wollte sie schon aus dem Fenster schmeißen. Mensch, Bettina. Was machst du eigentlich vom Beruf? Ich bin Floristin. Ein sehr schöner, kreativer Beruf. Ja, richtig. Ne? Da kann man tolle Sachen machen. Ich bewundere das immer, wenn die Mädels meistens sind. Nee, gibt es auch Männer, ne, die das machen. Ja. Wenn die so ganz tolle Sträuße binden, man sagt, man will so für so und so viel Euro was haben und dann zaubern die einem da sowas hin. Das finde ich schon schön. Ja, schöner auf jeden Fall. Ja, was wirst du denn dann so im Juni machen, in diesem Sommer? Vielleicht verliebe ich mich neu, ich weiß es nicht. Genau. Wollen wir noch die Kugel mal eben fragen, ob du dich neu verliebst? Nein, hat ausgedient. Was? Hast du sie schon mal gefragt? Ob ich mich nochmal verlieben werde? Also die Sache ist, ich bin vom Charakter her so gestimmt, dass ich mich immer sehr schnell und heftig verliebe. Ja. Aber ich würde es mir für diesen Sommer wünschen, dass sich auch jemand mal in mich verliebt. Also so richtig und heftig. Ja, das habe ich bis jetzt nämlich noch nie erlebt. Ach so, ehrlich, noch nie? Also, dass sie sich verliebt haben schon, aber ja, aber dann nur mit der Zeit. Und ach so, also irgendwie so nicht so richtig. Nach langem Abwägen, ja, und es könnte ja klappen. Und dann war ich dann irgendwann mal die Freundin und die wurde dann ja auch geliebt. Aber so, dass jemand mich gesehen hat und gesagt hat, ah, die ist es, das gab's noch nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, du hast so eine charmante Stimme. Echt? So eine sympathische Stimme, wirklich. Merci bien. Mann. Also dann wünsche ich dir, dass im Sommer ein Prinz vorbeireitet, der sich absolut in dich verliebt. Und du natürlich dann auch in ihn, sonst ist das ja auch wieder tragisch, wenn er sich nur an dich verliebt. Ne? Den musst du natürlich auch hören. Und dass die Kugel dann sagt, wenn du fragst, soll ich ihn nehmen, dann muss die Kugel sagen, ja, natürlich, du musst ihn sofort nehmen. Ich glaube, also wenn mein derzeit Angebeteter wirklich weggeht, dann werde ich auch die Kugel irgendwo wegpacken. Ja, vielleicht ist das ganz gut. Dann beginnt eine neue Zeit ohne Kugel und dann sind ganz andere Sachen angesagt. Genau. Das Bettina, es hat mich sehr gefreut, dass wir uns nach 12 Jahren wieder gesprochen haben. Ja, wir hören uns wieder in 12 Jahren. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich bin schon gespannt, was du mir dann erzählen wirst. Okay, ich bin auch gespannt. Alles Gute und einen schönen Sommer wünsche ich dir. Ja, gute Nacht. Tschüss. Tschüss. Hier ist die Christine. Christine ist 28. Hallo Christine. Hallo. Hallo Christine. Um was geht's bei dir? Ein bisschen um das erste Thema, Trauer. Ja. Mein Freund bzw. Mann ist vor über einem Jahr gestorben. Ich habe ihn 7 Jahre gepflegt. Wie alt ist dein Mann oder Freund geworden? 33. Du hast ihn 7 Jahre gepflegt? Mhm. Was hat er für eine Krankheit gehabt? Also der hat einen Gendefekt, das nennt sich MEN2B. Das haben überhaupt nur 100 Leute in Deutschland. Mhm. Und das muss man eigentlich vom 9. Lebensjahr erkennen. Dann kann man die Schilddrüse rausnehmen, dann kann die Krankheit nicht ausbrechen. Ja. Und er war schon 26. Wir haben uns kennengelernt, da war ich im ersten Lehrjahr als Krankenschwester und habe zu ihm gesagt, mit dir stimmt was nicht, du musst zum Arzt. Es war so wie Diabetes, hat sich dargestellt. Und dann ist er dahin und dann hat die gesagt, ich habe schon mal jemand gesehen, der sieht so aus wie sie. Das ist die und die Krankheit. Und das war halt ein Zufall, dass diese Hausärztin auf dem Land überhaupt schon mal so jemanden gesehen hat. Diese Leute sehen alle gleich aus mittlerweile. Wie sehen die denn aus? Paar. Die haben sehr markante Nase, Gesichtszüge, es bilden sich an allen hormonbildenden Organen Tumore und auch an den Schleimhäuten. Die haben dann an den Lippen, an den Augenlidern so wie so große Gerstenkörner. Und das sind bösartige Tumore? Die sind zuerst gutartig und die entarten dann, wenn man es nicht rechtzeitig erkennt. Und als der Michael halt das erkannt wurde, war die Schilddrüse leider schon bösartig und die erste Nebenniere. Und dann hat man gesagt, ein halbes Jahr hat er noch. Und man hat auch zu mir gesagt, sie sind 19 Jahre alt, entscheiden sich gut, das ist ein Pflegefall, das wird nichts. Und da habe ich zu dem Arzt nur gesagt, ich liebe diesen Mann und egal was passiert. Und wir haben 7 Jahre geschafft. Ich habe 7 Jahre gekämpft mit ihm und alles und habe ihn die letzten 3 Jahre voll gepflegt. Ja. Und wir haben alles geschafft und dann hat eine Lungenentzündung es halt geschafft, dass er es dann doch nicht geschafft hat. Hat er sich in diesen 7 Jahren sehr quälen müssen? Mhm. Ja. Ja. Ja. Mhm. Also. Das ist ja eine beeindruckende Geschichte, dass du als junge, so junge Frau dich für einen so schweren, kranken Mann entschieden hast, mit der Perspektive, er wird nie wieder gesund. Es wird eigentlich nur schlimmer. Es kann nur schlimmer werden. Ja, aber es war irgendwie dadurch, die haben die Schilddrüse rausoperiert und haben gesagt, das schafft er schon nicht. Und dann hat das geschafft und hat sich berappelt. Und dann habe ich gedacht, wir können alles schaffen. Und vielleicht, wir haben gekämpft. Und vielleicht hat er auch so viele Jahre noch geschafft, weil er dich an seiner Seite hatte. Das war ja nun für ihn wahrscheinlich ein ganz unerwartetes, sehr, sehr großes Glück. Ja, ja, seine Familie hat sich ja direkt abgewandt. Die haben direkt gesagt, ist uns zu krank, ist uns zu blöd, schaffen wir nicht. Der war ja die ganze Kindheit schon gehandicapt und nie hat einer rausgefunden, warum. Also die Leute, die diese Krankheit haben, die haben gleichzeitig noch ein Darmproblem. Die führen nur alle halbe Jahre ab. Also die haben nur alle halbe Jahre Stuhlgang, was ja unvorstellbar ist. Habe ich vorher auch noch nie erlebt gehabt. Wie geht denn sowas? Vergiftet sich der Körper denn dann nicht von alleine? Nee, also Die gehen wirklich alle halbe Jahr nur zur Toilette. Mhm. Und das kann man nicht künstlich bewerkstelligen. Ja doch, der hat Abführmittel noch und nöcher getrunken. Der hat von diesem Zeug, was man für die Darmspülung trinkt, wo man so 2 Liter trinkt und dann ist der Darm sauber, hat er 24 Liter getrunken und das kam einfach nichts raus. Da musste er halt jedes Mal notoperiert werden. Und ich habe ihn selbst wiederbelebt. Ich habe alles in diesen 7 Jahren gemacht und wir haben alles geschafft. Und zum Schluss habe ich auch gedacht, das schaffen wir auch wieder. Ist ja nur eine kleine Lungenentzündung. Und dann lag er da und dann haben die gesagt, er ist viel zu dünn für seine Körpergröße, 50 Kilo bei 1,85 Meter und so. Und ich habe gesagt, niemals diese Ernährungssonde. Wir haben immer alles alleine geschafft und immer alles ohne Pflege. Und dann hat er die Sonde gekriegt. Und dann haben die Sonde leider nicht in den Magen gelegt, sondern in die Leber, also quasi Push. Mhm. Und das hat ihn dann eben das Leben gekostet. Er lag dann auf meiner eigenen Station nochmal 2 Wochen, was natürlich auch nicht so besonders prickelnd ist. Aber alles egal. Aber du hast ihn, diese langen Jahre, habt ihr zusammen gewohnt in einer Wohnung? Bei dir gewohnt bei oder mir. Bei dir? Mhm. Und du warst zudem auch noch berufstätig die ganze Zeit? 100%. Hundertprozentig. Und dann ist er auch noch auf deiner Station gewesen und gestorben, auch auf der Station? Nee, wir haben ihn dann noch ins Palliativhaus von der Uniklinik hier verlegt, eigentlich zum Aufpäppeln. Die haben gesagt, wie lange hat er nicht mehr, es waren dann alles von Metastasen. Wir haben 2 Jahre lang keine Diagnostik gemacht, wir wollten nicht wissen, wie weit es fortgeschritten ist. Er wollte es nicht wissen und ich habe zugestimmt und dann haben die einfach Untersuchungen gemacht, weil die gesagt haben, die sind notwendig für diese Sonde und jeden Tag kam eine neue Nachricht, da ist Metastase, hier noch und da noch und dann haben sie ihn eben dahin verlegt zum Aufpäppeln und dann ist die Lungenentzündung zurückgekommen und am Sonntag, den 3. März, haben sie mich dann angerufen und gesagt, hat sich über Nacht so verschlechtert, sie müssen kommen. Und er ist so, dann letztendlich dann in dieser Station gestorben? Ja, eine Woche habe ich noch bei ihm gewohnt. Und Vor einem Jahr, also vor einem Jahr sagtest du, ne? Im März. Wie kannst du das beschreiben, was dann mit dir war, wie du dich gefühlt hast, wenn man so eine lange Zeit der Anstrengung und des Kampfes hinter sich hat mit jemandem und wenn dann dieser Mensch, dieser geliebte Mensch stirbt? Ja, es war so, das ganze Umfeld kam und sagt, er ist erlöst. Hurra. Und du bist miterlöst. Und ich habe gedacht, nein, ich bin nicht erlöst. Es ist alles furchtbar. Ich will ihn pflegen, ich will ihn weiterhaben. Mir ist es alles egal. Ich stehe 100 Mal in der Nacht auf, ich beziehe sein Bett. Mir alles egal und jeder hat nur gesagt, denk dran, du kannst jetzt wieder leben, du bist jung, du kannst noch mal einen Mann kriegen, du kannst noch mal ein Kind kriegen und ich habe gedacht, will ich nicht, ich will nur von ihm ein Kind, von sonst überhaupt keinem. Und ist ein Jahr vergangen, hast du etwas leben können seitdem, anders, mehr und intensiver leben können? Ja, also der Anfang war super hart, so ein halbes Jahr wusste ich auch gar nicht, was ich mit mir anfangen soll, weil mein Lebensinhalt war ja weg, ich habe ja nur für ihn gelebt, Tag und Nacht gewaschen, gemacht, getan. Und ich habe dann mich zaghaft halt wieder versucht. Ich bin auch deswegen zu dem ersten Thema hat das ganz gut gepasst mit den Trauergruppen. Mhm. Ich habe ein Trauerforum im Internet gefunden. Mhm. Die haben mir das Leben gerettet, würde ich sagen. Also Tag und Nacht konntest du da chatten und Leute kennenlernen und die machen Trauertreffen und Trauergruppen und Trauerfrühstück und so. Und da habe ich liebe Leute kennengelernt und ohne die wäre ich jetzt auch nicht das, was ich bin. Ja. Wie geht es dir jetzt heute? So nach gut einem Jahr ist vergangen. Ja, also mir ging schon mal besser. Es ist jetzt so seit dem 11. März, seit der Jahrestag rum ist, so wie so ein Loch. Jetzt ist irgendwie so, für alle ist es jetzt gegessen. Ich darf nicht mehr drüber reden. Wenn das Wort Micha fällt, dann sagen alle so, schon wieder und mach doch mal langsam weiter und ja, ich kann einfach diesen Tod immer noch nicht begreifen, dass er es nicht geschafft hat, dass er... Bist du noch in diesem Trauerforum? Das ist ja auch gut. Das ist ja auch immer sehr schwierig. Es gibt ja keinen guten Ratschlag. Man kann nicht sagen, nach einem Jahr muss man es geschafft haben, nach einem halben Jahr. Manche brauchen halt lange. Nur man muss schon sehen, dass der Zeitraum nicht zu lange wird. Also wenn jemand, weiß ich jetzt, nach 10 Jahren einen Trauerfall noch nicht verwunden hat, ich glaube, das ist dann schon sehr bedenklich. Mhm. Aber nach einem Jahr, nach so einer intensiven Zeit, die ihr beiden miteinander verbracht habt, finde ich das auch noch nachvollziehbar oder erahne das, dass du da nicht so leicht von wegkommen kannst. Mhm. So ganz grob in deiner ganz fernen Fantasie, Könntest du dir vorstellen, dich in einen anderen Mann zu verlieben? Also so, dass am Sterbetag hat er mich ja zu mir gesagt, gib mir unsere Ringe mit ins Grab, du sollst wieder frei sein. Und mit diesem Gedanken lebe ich die ganze Zeit. Er wollte es, er wollte, dass ich glücklich bin und ich versuche es. Hast du die Ringe mit ins Grab gegeben? Mhm. Ja. Und das finde ich aber auch eine ganz, ganz große Geste von deinem Partner, dass er das quasi als Vermächtnis dir hinterlassen hat. Er hat ja gesagt, suche dir einen anderen Partner und werde glücklich. Das hat er letztendlich so gesagt. Ja, er hat gesagt, mein großer Traum ist ein Baby und das soll ich verwirklichen. Und ich kann mir es nicht vorstellen mit irgendeinem anderen Mann. Noch nicht. Mich war meine erste große Liebe. Ja, und aber noch nicht. Aber das ist aber eine große, etwas ganz Großes, was da über deinem Leben steht, finde ich, dass er das zu dir gesagt hat. Da musst du alles dran orientieren. Du musst alles dran orientieren. Manchmal spekuliert man ja nur darüber, was der Verstorbene gerne gehabt hätte, aber er hat es dir sogar gesagt. Sogar mit der starken Symbolkraft, dass du die Ringe mit ins Grab legen musstest. Mhm. Also er hat dich ja komplett freigelassen. Mhm. Ich finde, das musst du dir immer und immer wieder vor Augen halten, wenn du zurückblickst. Du musst nach vorne schauen. Er will gar nicht, dass du dahin schaust in die Zeit. Weil ich kann irgendwie nicht nach vorne schauen. Ich weiß es nicht. Ich hasse mich ja selber dafür. Versuchst du es denn genug? Naja. Nicht? Das ist der Punkt. Ja. Auch wenn es schwerfällt. Man muss es immer und immer und immer und immer wieder versuchen. Und dann sind kleine Erfolge letztendlich schon die großen Erfolge. Er hat die Ringe im Grab. Das heißt, das Kapitel ist beendet. Und du wirst ihn immer als großen Menschen in Erinnerung behalten. Das widerspricht ja nicht einer neuen Liebe, die du vielleicht eingehen könntest. Der wird immer in deinem Herzen sein, immer. Und jeder Partner, der mit dir zusammen ist, muss das akzeptieren. Das ist halt das Problem. Mhm. Wenn ich jetzt aus dem Trauerforum jemanden nehmen würde, der eben auch sowas durchgemacht hat, dann würde der mich vielleicht eher verstehen, aber ist halt auch irgendwie blöd. Ich kann mir nicht einfach irgendeinen Verwitweten suchen. Nein, natürlich nicht. Ich würde da gerne mal meine Psychologin zu Rate ziehen, ob man da vielleicht so doch noch ein paar Ideen einfügen kann, so von der psychologischen Seite, dass du vielleicht noch mehr das trainieren kannst. Mhm. Dann würde dich meine Psychologin, die Simone, jetzt mal anrufen, Christine. Mhm. Vielleicht nicht sofort, aber in ein paar Minuten. Ich weiß nicht, ob sie gerade beschäftigt ist, aber sie ruft dich auf jeden Fall gleich noch an. Also okay. Das halte immer vor. Dieses Symbol musst du dir immer wieder vor Augen halten. Er hat gesagt, nehme einen anderen Mann, liebe einen anderen Mann. Ja, aber ich weiß nicht, warum er es gesagt hat. Weil er genau das wollte, weil er dich so geliebt hat, dass er dein Glück will und nicht egoistisch dich mit ins Grab gezogen hat, mehr oder weniger. Das ist doch ganz toll. Er war ja auch der tollste Mensch auf der Welt. Glaube ich. Aber du musst ihn auch loslassen. Mhm. So wie er dich auch losgelassen hat. Ja. Christine, wir rufen dich gleich zurück. Du legst bitte auf. Alles klar. Alles Liebe wünsche ich dir. Vielen Dank. Tschüss. So, weiter geht's mit dem Andreas. Andreas ist 45. Guten Morgen. Jo, hi Domian. Andreas. Du hast ein cooles Hemd an. Toll, doch. Ein cooles Hemd. Ja, schön. Ja. Andreas, um was geht's denn? Ja, obwohl du sagst es gerade so. Ich habe vor einer Weile mal eine Zuschrift bekommen von einer Zuschauerin. Da hatte ich, glaube ich, auch dieses Hemd an. Echt? Da sagte sie, das fand sie so schrecklich, dass sie den Fernseher ausmachen musste. Naja, vielleicht hatte sie Schwarz-Weiß-Fernsehen oder so. Ne? Um was geht's? Jo, also meine Jugendliebe und ich. Erste Freundin, also irgendwo ewige Liebe, ich weiß es nicht. Die ist mir nie aus dem Kopf gegangen, das sind jetzt 29 Jahre. Wir haben nie Kontakt irgendwie ganz verloren. Wir haben zwischenzeitlich dann geheiratet. Ich habe mich vor 11 Jahren... Also jeder einen anderen Partner? Ja. Ja. Ich habe mich vor 12 Jahren scheiden lassen von meiner damaligen Frau. Habe eine Tochter, 15 Jahre. Ja. Sie ist weiterhin in der Ehe drin. Die Kinder sind jetzt 12 und 14, die Mädels. Und jetzt ist es so, dass wir zwischendrin immer mal Kontakt hatten, auch zweimal noch eine Beziehung zwischendrin. Mhm. Und dass sich dann wieder verlaufen hatte. Wie lange lief denn diese Beziehung zwischendrin? Beziehung zwischendrin. 1986 hat mir ihr aktueller Mann sie mir ausgespannt. Da habe ich irgendwie nur gemerkt, eben, dass irgendwie was nicht richtig läuft und so. Da war bis dahin so Vierer-Freundschaft so mit dabei. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie, da stimmt was atmosphärisch nicht und so. Und habe dann von mir aus einfach meine Sachen gepackt, bin gegangen. Sie hat daraufhin auch eine Beziehung mit ihm gehabt. Okay. Da hatte ich die Intuition. Und dann 1991 war ich wieder mit ihr zusammen. War zu der Zeit auch mit meiner damaligen Freundin zusammen, die ich später geheiratet habe. Und lass mal nicht so, das kommen wir durcheinander, das ist so kompliziert mit den Zahlen. Ja, wie ist es jetzt? Sag mal, erst mal, wie es jetzt ist, dann kommen wir vielleicht auf die Vergangenheit. Also, wie die Sache jetzt ist, dass wir uns vor 2 Jahren das erste Mal nach 7 Jahren Vakanz wieder getroffen haben. Mhm. Und dann haben wir gemerkt, dass das von Gefühlen her im Prinzip ist wie früher. Diese alte Jugendliebe. Also eine Berührung hat schon gereicht, da wissen wir beide, dass das genauso ist wie früher. Und jetzt war ich mit den Zahlen gerade durcheinander gekommen. Ganz damals Jugendliebe, als ihr jugendlich wart, wie lange wart ihr da mal zusammen? Das erste Mal? Damals waren wir gleich an 1,5 Jahre zusammen. 1,5 Jahre. Also es war relativ lange Zeit, finde ich. Und da wart ihr wie alt? Zu dem Zeitpunkt waren wir 16. 16, okay. So, und jetzt, das ist natürlich ein Sprung. Jetzt bist du 45, sie wahrscheinlich auch so um den Dreh. Ja, genau. Und jetzt ist da wieder was passiert. Und jetzt du bist frei, aber sie ist noch in einer Beziehung. So ist es, ja. Und somit haben wir ein dickes Problem. Ja, eben. Jetzt scheitern wir an ganz lapidaren Dingen, wie sie hat ein Haus, hat eine Hypothek, ich habe ein Haus gekauft vor 5 Jahren, habe eine Hypothek. Sie benötigt sozusagen ihren Ehemann, damit sie diese Hypothek bewältigen kann. Hm. Ich kann hier nicht weg, sie kann dort nicht weg, zumal sie... Warum kannst du nicht weg? Haus, sie hat in dem Haus auch noch ihre Mutter im untersten Stock drin wohnen, die hat so einen Niesbrauch oder dergleichen. Und was hat die, einen Missbrauch? Niesbrauch, also... Sie kann darin wohnen, in dem Haus, ich verstehe. Sie lebt dann. Ich wie weit wohnt ihr denn voneinander entfernt? 30 Kilometer. Das ist ja nicht so weit. Warum kannst du dein Haus nicht verkaufen? Ich habe leider so eine alte Hütte gekauft, zu einem völlig überteuerten Preis. Und ich könnte es verkaufen, allerdings dann zur Hälfte vom Anschaffungspreis von vor 6 Jahren und dann sind wir beide finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet. Ne? Aber das ist ja vielleicht auch noch gar nicht das Problem, ob du nun das Haus verkauft oder nicht das Haus verkauft. Das Problem ist doch wahrscheinlich ihre Beziehung, ihre Partnerschaft, oder? Ja. Will sie denn, also rein so vom Herz her, würde sie denn da rausgehen wollen? Sie muss jetzt über Pfingsten 2 Wochen Urlaub mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern. Muss sie in Urlaub? Ja, sie sagt, sie muss, weil sie richtig Bammel davor hat, weil sie mit ihrem Mann da keine Beziehungspunkte mehr hat, dergleichen. Also die Ehe ist kaputt? Die Ehe war wohl schon vor dem Zeitpunkt kaputt, als wir uns wieder getroffen haben. Mhm. Ansonsten hätte sie mich wahrscheinlich auch nicht getroffen, denke ich mal. Also eigentlich, wenn diese ganzen materiellen Verstrickungen nicht wären, du bist frei und sie könnte eigentlich auch weggehen von ihrem Mann, und ihr könntet neu... Wenn danach ginge, wir am Telefon überlegen bei uns, wo wir hinfliegen oder sonst irgendwas, wo wir Urlaub machen, dies und das. Wir haben uns jetzt heute Abend getroffen, so auf halber Strecke für eine Stunde. Ihr Mann weiß aber von dir jetzt nichts, dass da wieder was läuft. Wie bitte? Ihr Mann weiß aber nicht, dass Nein, da was läuft. Nein, er weiß nichts. Davon. In keiner Weise. Und ihr müsst das auch ganz geheim halten, alles? Ja, leider müssen wir es ganz geheim halten. Wobei auf meiner Seite meine Tochter es weiß und auch meine Eltern es wissen dergleichen, während sie es eben wirklich... Eigentlich ist es ja ein ganz großes Glück, ne? Nach so vielen Jahren die Frau der Träume wiederzufinden. Ja, ich habe sie ja nie verloren. Ja, das schon. Aber dann, wenn es jetzt dann so eine Realität wieder kriegt... Und dann kommen die ganzen Probleme an. Ja, das ist das Frustrierende. Jeder hat da irgendwie so total Hummeln im Bauch oder sonst irgendwas. Mhm. Aber ich denke ja immer... Irgendwann schaltet sich dann der Verstand ein und dann fragt er, ja, und dennoch, wie sieht es damit aus? Ich glaube, wenn es die Liebe will, ist das alles irgendwie lösbar. Irgendwie glaube ich so dran, wenn es dann so ganz stark ist vom Herzen her. Ja, pass mal auf, Andreas, ich sehe gerade auf die Uhr. Die Sendung ist gleich vorbei. Leg mal bitte auf, wir rufen dich gleich nochmal an. Jo, alles klar. Bis gleich, tschüss. In der Technik, heute Nacht Uwe Peters, morgen freie Themennacht und Mittwoch haben wir das Thema Ich lebe im Luxus, könnt ihr euch schon mal für anmelden. Schöne Nacht, bis morgen, ciao.